Erster, hört zu, ihr Leute von Jakob. Ihr heißt Israel. Ihr kommt von Juda. Ihr schwört bei Gott, dem Herrn. Ihr sprecht über den Gott Israels. Aber ihr seid nicht ehrlich dabei. Zweiter, ihr kommt aus der heiligen Stadt. Ihr verlasst euch auf den Gott Israels. Sein Name ist der Herr der Heere. Dritter, ich habe euch früher Dinge gesagt. Meine Worte kamen aus meinem Mund. Ich habe es euch erzählt. Dann habe ich es schnell getan. Es ist passiert. Vierter, ich wusste, ihr seid sehr stur. Ihr wolltet nicht hören. Euer Nacken war hart wie Eisen. Eure Stirn war wie Bronze. Fünfter, ich habe es euch früh gesagt. Ich sagte es euch, bevor es geschah. So konntet ihr nicht sagen, mein Götze hat es getan. Oder, meine Bilder haben es gemacht. Sechster, ihr habt es gehört. Seht es jetzt alles. Wollt ihr es nicht zugeben? Ich sage euch jetzt neue Dinge. Es sind Dinge, die ihr nicht wusstet. Sie waren versteckt. Siebter, es ist jetzt passiert. Es ist nicht schon lange her. Ihr habt es heute noch nicht gehört. So könnt ihr nicht sagen, ich wusste es schon. Achter, ihr habt es nicht gehört. Ihr wusstet es nicht. Euer Ohr war nicht offen. Ich wusste, ihr seid sehr untreu. Man nennt euch Grabellen von Geburt an. Neunter, ich halte meinen Zorn zurück. Ich tue es wegen meines Namens. Ich zügele ihn für euch. So werde ich euch nicht vernichten. Zehnter, ich habe euch geprüft. Ich habe euch nicht wie Silber geschmolzen. Ich habe euch im Leid geprüft. Elfter, ich tue es für mich. Mein Name soll nicht schlecht werden. Ich gebe meine Ehre keinem anderen. Zwölfter, hört auf mich, Jakob. Hört auf mich, Israel. Ich habe euch gerufen. Ich bin der Erste. Ich bin auch der Letzte. Dreizehnter, meine Hand hat die Erde gemacht. Meine rechte Hand hat den Himmel ausgebreitet. Ich rufe sie. Sie stehen alle da. Vierzehnter, kommt alle zusammen und hört. Wer hat das gesagt? Der Herr liebt einen Mann. Dieser Mann wird seinen Willen in Babel tun. Er wird seine Macht über die Chaldäer zeigen. Fünfzehnter, ich habe es gesagt. Ich habe ihn gerufen. Ich habe ihn geführt. Ich habe ihm Erfolg gegeben. Sechzehnter, kommt her zu mir und hört. Ich habe nicht im Geheimen gesprochen. Ich war dabei, als es geschah. Jetzt hat der Herr, Gott, mich gesandt. Er hat mich mit seinem Geist gesandt. Siebzehnter, so spricht der Herr, dein Retter. Er ist der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich lehre dich, was gut ist. Ich zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Achtzehnter, wenn du auf meine Gebote hören würdest. Dann wäre dein Glück wie ein Fluss. Dein gutes Leben wäre wie die Wellen des Meeres. Neunzehnter, deine Kinder wären so viele wie Sand. Deine Nachkommen wären wie Staub auf der Erde. Dein Name würde nicht verschwinden. Ich würde ihn nicht vergessen. Zwanzigster, geht aus Babel weg. Flieht von den Chaldäern. Ruft laut vor Freude. Sagt es allen Menschen. Erzählt es bis ans Ende der Erde. Sagt, der Herr hat seinen Diener Jakob gerettet. 21. Sie hatten keinen Durst. Er führte sie durch die Wüste. Er ließ Wasser aus Felsen kommen. Er spaltete Felsen. So floss Wasser heraus. 22. Der Herr sagt, böse Menschen haben keinen Frieden.